Nach der Berichterstattung von der südkoreanischen Internetzeitung Minjungi Sori legten 786 Bürger aus allen Landesteilen Südkoreas am 17. August der Rechnungskammer eine schriftliche Aufforderung ein und verlangten dadurch, die Quelle der vom ehemaligen konservativen Bakune-Regime vergeudeten Kosten für die Verstaatlichung der Geschichtslehrbücher zu untersuchen.